dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum. Bist du sicher, er kommt? Der kommt. Was ist, wenn er merkt, dass die Nachricht falsch ist? Meine Schwester hat sie geschrieben. Rosa Briefpapier, Kleinmädchenschrift, der kommt. Und wenn ich mit ihm fertig bin, schreibt das Schwein garantiert keine Gedichte mehr über uns. Verprügeln, ausziehen. Nein, Bird. Erst ausziehen, dann verprügeln. Und dann bemalen wir seinen Schwanz und rasieren ihm die Eier. Eine Woche vor den Sommerferien die Schule renovieren. Sowas kann nur unserem Direktor einfallen. Dichter, dein Schäferstündchen. Radio aus, er kommt. Ich bin hier. Noch zwei Stockwerke. Liebling? Noch eins. Schlagring okay? Schlagring okay. Liebling! Staut sie jetzt! Liebling! Oh. Ah. Liebling! Dreckschwein! Verdammtes weißes Arsch! Radio an, laut! Oh. Sau! Sau, gottverdammte Sau! Hey, Mighty, du kriegst eine Latte. Drehen um, Hose runter. Juni 1964. Meine Liebe zu dir, nun in Blut geritzt. Die Tränen gesammelt in entschiedener Leidenschaft. Der Hass, der mich trifft, wird sich verwandeln in Liebe. Heimlich wirst du mein werden. Jetzt du, Larry. Blut auf dem Mond. Nach dem Kriminalroman von James Ellroy. Erster Teil. Gleichzeitig reisen und ankommen. Sie können Ihr Leben von Grund auf ändern, wenn Sie dieses ganz einfache 30-Tage-Programm befolgen. Notieren Sie Ihren Wunsch auf einem Blatt Papier und schreiben Sie das heutige Datum daneben. Lassen Sie keinen Gedanken an Scheitern aufkommen. Sollten sich dennoch solche Gedanken einschleichen, vertreiben Sie sie. Vertreiben Sie sie alle. Bis auf den einen reinen Gedanken, der Sie zum Ziel führt. Und Sie werden sehen, es wird ein Wunder geschehen. Thank you. Ergebnis meiner Rache. Ich kann es erklären, Whitey. Halt's Maul. Blas mir ein. Ich will aber nicht, Whitey. Klar willst du, Bird. Es gehört mit zu deinem Schutz. Bring mir zurück die Toten. Den Kopf setze ihn wieder auf. Ich kann es erklären, Gedenk der Lieder, die sie sangen. Der Worte, die sie einst gesagt. Vom Jugendalter endlos aufgeschoben, bis zu verfrühtem Greisentum, werd ich bereuen, Bilder des Lebens ungesehen und Freuden ungelebt. Montag, den 17. Mai 1982, seit 3 Wochen auf Freiersfüßen und noch immer keinen Zugang zu ihrer Wohnung, noch weniger zu ihrem Herzen. Bei den 3 Schlössern an ihrer Wohnung wird der erste Schritt hineinzugelangen gefährlich werden. Ich werde es bald riskieren müssen. Linda ist noch immer schwer fassbar für mich. Was mich am meisten an ihr fesselt, ist ihr Sinn für Humor. Dieses reuige Lächeln, das sich auf ihrem Gesicht breit macht, wenn sie eine Zigarette aus ihrem Trainingsanzug hervorholt, nachdem sie 5 Kilometer den San Vicente Boulevard hinuntergejoggt ist. Ihre bestimmte, aber sehr charmante Ablehnung, mit diesem jungen, schnoddrigen Verkäufer auszugehen, mit dem sie sich einen Raum im Maklerbüro teilen muss. Vor 2 Abenden bin ich ihr zu einem Synergielehrgang gefolgt. Dasselbe reuige Lächeln, als sie den Scheck für die Aufnahmegebühr ausschrieb und dann wieder beim ersten Gruppentreffen, als man ihr sagen musste, dass man dort nicht rauchen darf. Während des ersten Gruppentreffens, wirres Geschwätz über Einheit und Synergie, habe ich mich zur Rezeption zurückgeschlichen und ihre Anmeldung gestohlen. Folgendes weiß ich jetzt über meine Geliebte. Name: Linda Holly Deversen. Geburtsdatum: 29.04.1952. Geburtsort: Goleta, Kalifornien. Ausbildung: High School. Wie sind Sie auf die Synergiegruppe gekommen? Ich las Ihr Buch. Was meinen Sie, welche der nachfolgenden Werte, die Sie ankreuzen können, beschreiben Ihre Persönlichkeit am besten? Ehrgeizig, athletisch, aggressiv, vorurteilsfrei, angekreuzt, harmonisch, angekreuzt, durcheinander, neugierig, teilnahmslos, angekreuzt, zornig, sensibel, angekreuzt, leidenschaftlich, ästhetisch, sinnlich, moralisch, großzügig. Meinen Sie, dass Synergie Ihr Leben ändern kann? Ich weiß es nicht. Eine scharfsinnige Frau. Ich kann dein Leben ändern, Linda. Ich bin der Einzige, der das kann. Fühle, wie dein inneres Ich sich mit der Synergie anderer harmonierender Kraftfelder verbindet, um wahre Energie und Einheit herzustellen. Fühle die Synthese deiner selbst mit allem Guten, das im Kosmos ist. Dies ist euer drittes Seminar. Ihr besitzt die Kraft, um euer Leben für immer zu ändern. Aber ihr habt gewiss viele Fragen. Darum bin ich hier. Licht an, bitte. Vielen Dank. Fragen? Wie steht's eigentlich mit den Niggern? Ich glaube, das passt nicht ganz zu unserem Thema. Ich meine, wir sollten... Ich meine doch... Ihr habt das Haus von der Moose-Vereinigung übernommen und ihr habt eine Verantwortung, als Bürger, euch der Neger-Problematik zu stellen. Brüder. Ich war 38 Jahre lang Mitglied der Moose-Vereinigung und ich verfluche den Tag, an dem wir an euch Gesindel verkauft haben. Ich werde eine Versammlung der Bezirksverordneten einberufen, die alle Neger und religiösen Spinnen. Nun, das war einer mit zu wenig ausgeprägter Synergie. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Was ist, wenn sein inneres Ich einfach schlecht ist? Linda ist so und all seine mutig. Angeborenen Kraftfelder so von Hass verzerrt sind, dass er überhaupt nur noch zu Gemeinheiten fähig ist. Nun. Was wäre, wenn er doch einen Funken Freundlichkeit Linda besäße? Linda ist so. Einen Funken, den schließlich heute Abend hierher geführt hat. Ich bin noch nicht fertig. Schließlich hat er dafür bezahlt, an diesem Seminar teilzunehmen. Sein Geld wird ihm zurückerstattet. Davon rede ich doch gar nicht. Linda ist so... Verstehen Sie denn nicht, dass dieser Mann nicht einfach stark. Mit einem billigen Spruch abgespeist werden kann? Brüder. Nein, danke, Brüder. Ich finde es selbst hinaus. Gibst du mir Feuer? Vergiss es. Manche Gruppen sind gut, andere nicht. Ich bin schon ein paar Jahre länger auf der Suche. Ich könnte auch was vertragen. Magst du Scotch? Ich habe zu Hause eine Flasche Chivas. Ich wohne in Palisades. Bist du mit dem Wagen da? Wer ist hinter mir her? Schlecht organisiert. Jetzt müsste mal einen Fahrenplatz verhindern müssen. Die Kurine sind halt offen. Achtung, Linda, das ist ein ganz guter Scotch. Jetzt muss die Antwort für die Dauer nach und sind jetzt. Das macht jeder. Was machst du gerade, Dutch? Ein Nickerchen, Lloyd. Ich habe heute frei. Ich bin ein alter Mann und brauche mittags meine Siesta. Du hörst dich gestresst an. Hast du Lust, ein paar Gangster hochzunehmen? Wir zwei allein? Wer das nicht schon 1000 Mal gemacht? Mindestens. Hast du alles gecheckt? Der Typ steckt in Van Nuys. Also in einer Stunde auf der Polizeistation von Van Nuys, okay? Das ist dir doch klar. Falls die Sache in die Hose geht, zahlst du das Abendessen. Siehst gut aus, Dutch. Arbeitest am Schreibtisch und verlierst sogar Gewicht. Wie damals, als ich das Rauchen aufgegeben habe. Stimmt, auch so ein Wunder. Und wen haben wir diesmal? Richard Douglas Wilson, weiß 34, zweimal San Quentin. Also ein Profi. Aber ein Stümper. Überfällt mit seinem Partner die Black Cat Bar. Riskiert für $1,000 seinen Arsch. Und City Call Street 11879. Ich dachte, wir fahren mal hin und schauen nach, ob sein Wagen in der Nähe steht. Wenn er zu Hause ist, holen wir Verstärkung. Wenn er weg ist, warten wir auf ihn und schnappen ihn selbst. Hört sich gut an. Kein Auto, kein Wilson. Ich habe einen Blick in seine Wohnung geworfen. Nagelneue Stereoanlage, nagelneuer Fernseher. Also nagelneue Kohle. Warten wir. Kaffee? Gern. Neulich habe ich Janice getroffen in einem Café. Sie wurde gerade von einem fliegenden Händler angemacht. Ich kam dazu, der Typ verschwand. Und sie hat mich gebeten, Platz zu nehmen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Sie hat mir erzählt, ihr Laden läuft gut, den Mädchen geht's gut. Und dass du zu viel Zeit mit deinem Job verbringst. Dass sie sich seit ewigen Zeiten darüber beschwert. Und dass sie dich nicht ändern kann. Tja. Sie hat so verärgert ausgesehen. Deshalb wollte ich ein gutes Wort für dich einlegen. Das Genie lebt nach eigenen Gesetzen. Lloyd liebt dich. Mit der Zeit wird er sich schon ändern. Lass mich raten, da ist sie hoch. Sie schreit, Lloyd ist dazu gar nicht fähig. Und seine Scheißliebe reicht mir nicht. Dann hast du versucht, das Thema zu wechseln, aber Janice konnte nicht mehr aufhören. Sie springt auf, gibt mir einen Kuss auf die Backe und sagt, tut mir leid, Dutch, ich bin eben eine blöde Ziege. Dann ist sie zur Tür hinaus. Ich dachte, wir sind Partner. Ich dachte, ich erzähl's dir. Und was ist der Knackpunkt, Partner? Der Knackpunkt? Das Rätsel. Was sollte Janice dir eigentlich sagen? Sie ist intelligent genug zu wissen, dass du der beste Polizist von L.A. bist. Dass du hinter den Weibern her bist. Dass du dich mit einem Haufen schwarzer Noten rumtreibst, die nicht im Entferntesten der Frau, die du geheiratet hast, das Wasser reichen können. Genau das denke ich. Janice würde es mir sagen. Und übrigens, Dutch, die anderen Frauen in meinem Leben sind keine Noten. Was sind sie dann? Frauen. Und ich liebe sie. Du liebst sie? Ja, ich liebe sie. Ich liebe alle Frauen, mit denen ich schlafe. Und ich liebe meine Töchter. Und ich liebe meine Frau. Und ich... Estadatsch. Der schwarze Firebird? Ja. Komm schon, Wilson, steig aus. Er hat einen Beifahrer. Sie quatschen noch. Okay, wir pirschen uns ran. Von hinten. Du nimmst den Fahrer, ich den Beifahrer. Polizei, keine Bewegung. Hände aufs Handschuhfach, Sweetheart. Wir wollen deinen Freund, nicht dich. Ihr habt das... Hände hinter den Kopf. Ich werde jetzt diese Wagentür ganz langsam öffnen. Und du wirst ganz langsam aussteigen, oder du bist ein toter Mann. Alles klar. Stehen bleiben, Wilson. Ich schieße. Was meinen Sie, Miss? Knie, Lende oder Hüfte? Ich glaube, heute ist mir nach Schulter. Krankenwagen, Verstärkung. Mach ich. Richard Douglas Wilson, richtig? Dir brauche ich überhaupt nichts zu sagen. Das ist richtig. Okay, machen wir eben alles nach Recht und Gesetz. Mr. Wilson, Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht auf einen Anwalt während des Verhörs. Falls Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen ein Anwalt gestellt. Möchten Sie irgendetwas sagen, Mr. Wilson? Ja, fick doch deine Mutter. Eine Antwort, die vorauszusehen war. Könnt ihr Typen nicht mal was Originelles sagen? Etwa, fick doch deinen Vater? Fick dich selbst. Sie sind ja lernfähig, Mr. Wilson. Das brauchst du allerdings auch. Jemand hat dich nämlich verpfiffen. Hat uns einen kleinen Brief geschrieben, anonym. Der Überfall auf die Black Cat Bar, das sollst du gewesen sein. In dem Brief steht auch, du suchst dir nur deswegen schwulen Lokale aus, weil ich in St. Quentin ein paar Schwuchteln unsanft genommen haben und es dir sogar gefallen hat. Du redest Scheiße. Angeblich stehst du auf Schwul und gleichzeitig sollst du sie hassen, weil sie dich zu dem gemacht haben, was du bist. Gequirlte Affenscheiße. Ich habe Schnapsläden ausgeräumt, Supermärkte und sogar eine Disco. Diesmal sieht's nach 10 Jahren aus. 10 lange Jahre. Meinst du, dein Anus steht das durch, Richard? Zahl's ihm heim, Richard. Er hat dich verpfiffen. Ich verpfeife niemanden. Das weiß ich doch. Aber überleg mal. Ich kann zum Staatsanwalt. Ich kann auch mit dem Richter reden. Und ich kann für eine sichere Zelle im Untersuchungsgefängnis sorgen. Okay. Er ist John Gustodes. Johnny der Grieche. Hollywood. Franklin Avenue, Ecke Argyle. Das rote Backsteinhaus. Ein kluger Junge. Okay, Dutch, nimmst du die Aussage auf? Klar. Ich bringe ihn ins Krankenhaus. Diese Scheiß-Sirenen sollten verboten werden. Ich muss jetzt los. Ich habe Janice versprochen, um 8 mit ihr zu essen. Dann beeil dich. Es ist gleich. Montag, den 7. Juni 1982. Linda Deversen ist ein tragisches Opfer unserer Zeit. Ihre Sinnlichkeit ist selbstzerstörerisch, zugleich aber auch Ausdruck für ein starkes Bedürfnis nach elterlicher Liebe. Die Marge-Frau nutzt das aus, sie ist eine Natter. Lindas Bedürfnisse bleiben dabei unbefriedigt, sowohl im sexuellen Bereich als auch in ihrer Suche nach mütterlicher Zuwendung. Die Marge ist mindestens 15 Jahre älter als sie. Ihre mitternächtlichen Ausflüge durch die schönsten Gegenden von Santa Monica erzählen Bände von ihrer Schuld. Ihre Sehnsucht nach Schönheit als Nachwirkung ihrer Selbsterniedrigung ist ungeheuer stark. Genau in einem solchen Augenblick muss ich die Erlösung vollziehen. Pinguin, möchtest du eine Geschichte hören? Du hast es geschworen. Spann mich nicht so auf die Folter, Daddy. Also gut. Ich habe eine Computerüberprüfung aller bekannten Sexualstraftäter und aller einschlägig Vorbestraften mit körperlichen Gebrechen durchführen lassen. Es ist nicht wahr, Janice. Der Volltreffer. Arthur Christiansen, alias Misty Christie, alias... Es ist nicht wahr. Queen. Spezialität, bliest zum Billigtarif jedem Besoffenen ein, der glaubt, er wäre eine Frau. Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Also observiere ich Arthur Aline. Am nächsten Nachmittag verlässt er sie, seine ihre Wohnung, mit einer riesigen Flickenumhängetasche, fährt nach Westwood und betritt ein Bürogebäude nahe der Universität. 4 Stunden später kommt eine spotthässliche Figur in Krankenschwesterntracht wieder heraus. Mit der Flickenumhängetasche? Mit genau der Flickenumhängetasche über der Schulter. Ich zeige meine Marke, rufe Polizei und stürze mich auf Arthur Aline, der die wütend Chauvinist kreischt und wild auf mich anschlägt. aber die Schläge prallen an dir ab. Und ich ziehe gerade meine Handschellen, als Arthurs, Alins künstlicher Busen aus seiner ihrer Bluse herausfällt. Ich lege ihm ihr Handschellen an und rufe einen Streifenwagen. Arthur Alin schreit alle Macht der Schwesternschaft und eine Menge Studenten werfen mir obszöne Schimpfwörter an den Kopf. Es gelingt mir gerade noch, in den Streifenwagen zu springen. Das Ganze war quasi der erste Transvestitenaufstand gegen die Polizei von L.A. Mehr, Daddy, mehr. Noch eine. Morgen, Pinguin. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Eine Frage noch, bevor du gehst. Glaubst du, ich werde eine gute Polizistin? Das nicht. Aber sicher eine großartige Krimi-Autorin. Es ist nicht wahr. Du bist noch wach, Liebling? Mach erst die Tür zu. Nochmal, Leute, begreifst du denn nicht, was du der Kleinen antust? Und außerdem, du hast es versprochen, du hast es versprochen. Janice. Nein, dort komm nicht zu, nicht zu. Penny ist so intelligent, wahrscheinlich ein Genie. Was soll ich ihr denn... Penny ist ein kleines Mädchen. Nicht, bitte nicht. Ein zwölfjähriges kleines Mädchen. Bitte nicht schreien. Begreifst du das denn nicht? Bitte. Willst du das nicht begreifen? Bitte. Willst du das nicht begreifen? Bitte. Ich glaube, das ist für Sie, Sergeant. Stellen Sie durch. Ist das da, wo man einen Mord meldet? Ja, Sir. Sind Sie in Los Angeles? Bin in Hollywood, Mann. Sie werden mir nicht glauben, was ich gesehen habe. Was wollen Sie melden? Einen Totschlag? Einen Mord? Nein, ich weiß immer noch nicht, ob das wahr ist oder eine Scheiß-Halluzination. Seit 3 Tagen nehme ich Koks und Pillen. Wo sind Sie, Sir? Ich? Nirgends. Aber schicken Sie die Cops zu den Aloha Apartments, Ecke Leland und Las Palmas, Zimmer 406. Da ist was drin, das aussieht wie aus einem Peckinpah. Mann, oh Mann, ich weiß nicht. Entweder ich darf keinen Koks mehr nehmen oder ihr habt eine Menge Scheiße am Hals. Mann, oh Mann, Scheißhund. Zwölf, 410, 408, 406. Einbruchspuren an allen Türen. Na, da. Bücherregal, Schreibtisch, Korbstühle, Topfpflanzen. Blick in die Küche. Pathologisch sauber. Bleibt nur die Tür mit Rod Stewart. Oh mein Gott. Bitte nicht. Von der Decke herab über dem Bett. Aufgehängt an einem Bein. Ihr Bauch aufgeschlitzt. Die Eingeweide baumeln vor ihrem Gesicht. Was hast du bloß gesucht, Baby? Schlaf jetzt. Ich werde deinen Mörder finden. Linz 6810, Apartment 406. Mord, Krankenwagen, Gerichtsmedizin. Ich rufe dich später nochmal an, Batsch. Und jetzt runter in den Kaninchenbau. Julia Lynn Niemeyer, geboren am 2.2.1954. Nächsten Monat wirst du 29 geboren, Baby. Shakespeare, Freiling, Wilde, Faulkner, alle Achtung, Julia. Und hier, Wut im Bauch, eine Anthologie feministischer Prosa mit dunkelbraunen Flecken. Dunkel. Das ist Blut. Zwei Fingerabdrücke. Zeigefinger, Mittelfinger. Müsste reichen für eine Identifizierung. Sexanzeigen aus L.A. Nightline, L.A. Swinger. Attraktive geschiedene Frau 40 sucht gut bestückten weißen Mann für Liebe am Nachmittag. Foto mit Erektion an Postfach 4516 Gardena 90808 California. Gut aussehender schwuler Boy 24 sucht junge scharfe Gays. Rasiert. Ruft an 709-6404. Schicke Spreizfotos am Postfach 6969 LA 90069 California. Baby, was soll das? Moment, rot angestrichen. Deine Fantasie oder meine? Lass uns zusammenkommen und darüber reden. Postfach 7512 Hollywood 90036 California. Ich bin eine attraktive Frau, Ende 20. Oh ja. Das warst du, Baby. Von der Polizei. Oh mein Gott. Darf ich? Von der Sitte? Nein, Morddezernat. Es geht um Julia Niemeyer. Oh, da bin ich aber erleichtert. Ich wollte Sie sowieso anrufen. Hier können wir nicht reden. Ich möchte Sie nicht unbedingt aufs Revier mitnehmen. Gegenüber ist eine Bar. Das erzähle ich Ihnen später. John Pratt. Erzählen Sie, was machen Sie so? L.A. oder die Kängurus im Zoo von San Diego gefögelt hat. Ist mir auch scheißegal, ob ihr dealt. Ich will alles, was sie über Julia Niemeyer wissen. Ich will dieses Tier. Ich 7512. Reklame. Tildus. Sklavenketten. Ein Brief. Handgeschrieben. Mit Buchstabenschablone. Sieh an, ein Gedicht. Kastanienbraune Tinte. Buchstabenschablone. Kastanienbraun. Blut. Das Gedicht ist geschrieben mit Blut. Ich nahm von dir den Kram, ich stahl dich wie ein Lamm, mein Herz ließ ich dir Gnade geben, vollendete dein seichtes Streben und gab dir Leben. Dein Sündenleib war mir verhasst, dein Herz mein Weib, mein Leben, dein geiles Lernen mir nur Last, dein Tod die Auferstehung und mein Leben. Ich las deine teuflischen Worte über Funde der dreckigsten Sorte. Du trafst mich, kränktest mich mehr als der Rest. Warst die klügste, netteste, schlechtste und best. Und ich schwankte beinahe beim Todesfest. Beim Todesfest. Mehr als der Rest. Warst die klügste, netteste. Nein. Hopkins, ich brauche sofort einen Ausdruck von allen ungelösten Frauenmorden im Distrikt Los Angeles aus den letzten 15 Jahren. Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie ihn haben. Ach so, ich, die 1179. Danke. Kommen Sie rein, Sergeant. Sie wollten mich sprechen. Worum geht's? Sir, wie Sie wissen, arbeite ich schon eine ganze Weile an dem Niemeyer-Mord. Ja, und? Und, Sir, es ist eine riesige Pleite. Dann bleiben Sie dran. Ich glaube an Sie. Vielen Dank, Sir. Merkwürdig, dass Sie das Wort Glaube erwähnen. Ja? Dieser Fall wird immer mehr zu einer Prüfung meines eigenen Glaubens. Ich habe noch nie an Gott geglaubt, aber die Art und Weise, mit der ich hier an Beweise geraten bin, zwingt mich wohl umzudenken. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und dreimal in der Woche zur Gebetsstunde. Ich blende Gott ganz aus, sobald ich mein Halfter anlege. Sie wollen noch was von mir? Sir. Hopkins, seit Sie hier angefangen haben, haben Sie keinen Vorgesetzten mehr Sir genannt. Sie sind der berüchtigste Schürzenjäger aus dem Raub- und Morddezernat und Sie geben auf Gott einen Dreck. Also was wollen Sie? Ich soll das drumherum weglassen? Ich bitte darum. Also gut. Im Laufe meiner Nachforschung beim Niemeyer-Mord bin ich auf solide, schlüssige Beweise gestoßen, die auf mindestens 16 ähnliche Morde an jungen Frauen hinweisen, die bis zu 15 Jahre zurückliegen. Die Mordmethoden waren jeweils unterschiedlich, aber die Opfer waren sich alle in Körperbau und Aussehen sehr ähnlich. Ich bin sämtliche Akten durchgegangen. Die zeitlichen Übereinstimmungen und andere Faktoren haben mich davon überzeugt, dass alle 16 Frauen von ein und demselben Mann umgebracht worden sind. Die beiden letzten Morde waren außerordentlich brutal. Ich glaube, wir haben es mit einem hochbegabten, psychopathischen Intellekt zu tun. Und wenn wir nicht massive Anstrengungen unternehmen, ihn zu ergreifen, wird er ungestraft weitermorden. Sergeant? Lieutenant Gaffney, ich will ein Dutzend erfahrener Detectives vom Morddezernat rund um die Uhr. Und ich will die Erlaubnis, sie unbegrenzt Überstunden machen lassen zu können. Ich möchte einen Blitzkrieg mit Hilfe der Medien. Ich habe das Gefühl, dieses Tier steht kurz vor dem Explodieren. Und ich will ihn ein wenig treiben. Sergeant, haben Sie irgendeinen schlüssigen, handfesten Beweis, irgendwelche Zeugen oder konkreten Verdachtsgründe von anderen Detectives innerhalb der Dienststellen von L.A. oder von anderen Dienststellen, die Ihre Massenmördertheorie untermauern? Nein. Wie viele von diesen 16 Untersuchungen wurden noch nicht zu den Akten gelegt? Keine. Gibt es irgendwelche Officers innerhalb der Polizei von L.A., die Ihre Theorie unterstützen? Nein. Von anderen Dienststellen? Nein. Nein? Das ist zu vage, zu aufwendig. Außerdem könnte es unsere Dienststelle in Verlegenheit bringen. Ich schätze Sie als sehr guten Detective mit einer glänzenden Erfolgsstatistik. Am besten im ganzen County. Das mag sein. Und ich vertraue Ihrer Statistik, aber ich vertraue Ihnen nicht. Sie sind ein Weiberheld und es muss Sie irgendetwas gestochen haben, wenn Sie mir wegen eines angeblichen Serienkillers in den Ohren liegen. Vergessen Sie die Angelegenheit, Hopkins. Verbringen Sie mehr Zeit im Kreise Ihrer Familie. Ich bin sicher, Sie weiß es zu schätzen. Noch was. Wenn Sie sich an die Medien wenden, Sergeant, kreuzige ich Sie. Und ich sorge dann dafür, dass Sie wieder Uniform tragen und den Pissern im Nuttenviertel einheizen dürfen. Ich kriege dieses Tier. Und bis dahin können Sie sich Ihre Sprüche in den Arsch schieben. Fred Gaffney hat mich schon angerufen. Er meinte, er kann sich vorstellen, dass du mich gleich aufsuchst. Dutch. Ich habe deinen Hintern aus der Scheiße rausgezogen. Er wollte dich bei einem seiner Bosse verpfeifen. Aber zum Glück schuldet er mir noch ein paar Gefälligkeiten. Dutch. Du bist Sergeant, Lloyd. Das bedeutet, du kannst nur Sergeants und untere Ränge wie Dreck behandeln. Lieutenants und drüber sind tabu, komplette! Okay, Captain. SWR1, Verkehrsservice, Achtung, Autofahrer, auf der B28, Kehl-Nagold, kommt Ihnen zwischen Wildstedt und Appenweier ein Fahrzeug entgegen, fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht, wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Auf der B28, Kehl-Nagold, kommt Ihnen zwischen Wildstedt und Appenweier ein Fahrzeug entgegen. Hat Gaffney dir alles erzählt? Ja! Wie sicher bist du? Vollkommen sicher. 16 Frauen. Mindestens. Was willst du unternehmen? Ihn irgendwie aufscheuchen. Wahrscheinlich werde ich es selbst tun. Es war dumm von mir, zuerst zu Gaffney zu gehen. Er ist dein Vorgesetzter. Du kannst ihn doch nicht übergehen. Ich bin für diesen Fall wie geschaffen. Und ich will wissen, warum dieser Bastard so viele Unschuldige getötet hat. Ich kann dir zwar keine Officer abstellen, aber ich helfe dir. Du kannst mit mir rechnen. Hol ihn dir. 16 Morde, darunter 4 sogenannte Selbstmorde. 10.06.1977, Angela Marie Stimka, 27 Jahre alt, Serviererin, Larrabee Avenue, 1167, West Hollywood. 10.06.1978, Lorette Powell, 31 Jahre alt, West Bend Drive, West Hollywood. Carla Castleberry, Tropicana Motel. Selbstmord durch Schuss in den Mund. Zeuge Lawrence Bird Craigie. Lächerlich, keine Frau erschießt sich. Das sollte jeder Kopf wissen. Es gibt nicht mal eine Statistik darüber. Weiter. 10.06.1980. Marsha Renwick. North Sycamore Street, 818. 10. Juni. 10. Juni, 10. Juni. Ich verrenne mich. Larrabee Avenue. Westbourne Drive. Tropicana Motel. Alles Adressen in Boys Town. Das Tier bewegt sich im schwulen Ghetto. Das Tier ist schwul. Was bedeutet das? Nochmal. Das Tier lebt in Los Angeles. Das Tier durchtrennt Gliedmaßen mit einem einzigen Axthieb. Siehe Linda Davison. Das Tier ist ungewöhnlich stark. Das Tier ist attraktiv. Es bewegt sich lässig, ohne aufzufallen. In der schwulen Szene. Das Tier sucht Befriedigung. Vielleicht verzweifelt. Durch die Verwundbarkeit, der es sich beim Geschlechtsverkehr aussetzen kann. Ich verrenne mich. Nochmal. Sexualität bildet sich im Jugendalter aus. Der erste Mord, wann war er noch? Helene Fulmer, 9.3.68. Angenommen, da fängt es an. Geben wir dem Tier 5 Jahre Inkubation. Dann ist es also Mitte bis Anfang der 60er Jahre in der Pubertät. Das Tier ist heute Mitte 30, höchstens 40. 10. Juni. 10. Juni. 10. Juni. Das Tier tötet, weil es lieben will. Und es kann nicht lieben, weil... Dutch, ich weiß jetzt, warum er tötet. Er ist vergewaltigt worden. Ich bin mir ganz sicher. Es muss an einem 10. Juni in seiner Pubertät passiert sein. Ich fange an, das Tier kennenzulernen. Ja, Dutch, das ist ein Anfang. Don't want your love anymore. Blut auf dem Mond. Nach dem Kriminalroman von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Martin Diekmann. Erster Teil. Es sprachen Lloyd Hopkins, Christian Redl, Teddybear Plank, Jens Wawritschek, Arthur Dutch Peltz, Peter Dirschauer, Kathleen McCarthy, Imogen Kogge und viele andere. Ton Daniel Sänger, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Holger Heddendorp, Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Klaus Schmitz.